Phantom, die Totenglocke schallet, wenn der Leichenzug zum Kirchhof fallet, trägt man einen Leinenden zur Ruh. Aber ach, mit jedem Glockenschlage tönt in meinem Kirchhof bange Klage. Und Frieden Ketten raubtest du. So sanft wie Grabeshügel sich dein Busen, da die Kirchturf Hügel deines Herzens Mädchen, du bist hart wie Leichensteine, kalt wie Geister, Dämonen scheine. Aus den stillen Gräbern keiner auf der Welt kann mir entgehen. Unter meinem Schaufelzepter stehen endlich alle Menschen groß und klein. Du nur willst mich flehen, ach, vergebens. Fliehst du mich auch während deines Lebens? Bist du tot? Ja, dennoch sicher mein. Drum so werde leben doch die meine. Ach, ich lese an jedem Leichenstein in jedem offenen Grabe. Kätchen, Kätchen, Knechtchen, Eul und Rabe. Aus der Mauer vom Gebüsch der Totenglocke lautet. den Schlägen klopft mein Herz dir immer da entgegen. Köcheln, ändre deinen harten Sinn. Ach, verschade mich in deinem Herzen und zum Trost für meine Todesschmerzen.